Father in heaven, thank you for what we just heard. Vater im Himmel, wir danken dir für das, was wir gerade gehört haben. Und segne diese Worte, darum bitte ich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Well, I think that was the funnest week of my life. Und ich glaube, das war die lustigste Woche meines Lebens. And it's interesting when you get challenged to go beyond yourself. Es ist schon interessant, wenn du herausgefordert wirst, über deine Grenzen hinauszugehen. Beyond yourself in Christ. Nämlich über deine Grenzen in Christus. I mean, you're already outside of yourself, and now you have to step out of yourself again. Das heißt, du befindest dich schon einen Schritt über deine Grenzen hinaus, aber jetzt musst du noch weitergehen. But it was so much fun, and first I just want to thank everybody who was always so responsive. Aber es war wirklich so lustig, und ich möchte zunächst jedem danken, der so verantwortlich war. Matthias brought this unbelievable video and camera and television equipment from Germany. Matthias hat diese unglaubliche Ausrüstung aus Deutschland mitgebracht, Videokamera und It's like ORF was there, you know. Das war so, wie wenn der ORF dort gewesen wäre. And he filmed everything. He had an infrared camera. Und er filmte einfach alles. Er hatte auch eine Infrarotkamera dabei. He would go at night with us and follow us and. Und er ist mit uns da am Abend hinaus in der Nacht und er hat das gefilmt. And the kids, I don't know why, they just love baseball. Und die Kinder, die liebten, ich weiß gar nicht warum, sie liebten dieses Baseball. I don't know what it is about the sport, but maybe it's the trying to break the ball or something, you know. Ich weiß gar nicht, was an diesem Sport so faszinierend ist. Vielleicht ist es das, diesen Ball dazu zerschlagen. Every day at 8 o'clock we had 2 hours of baseball in the morning. Und jeden Tag in der Früh hatten wir um 8 Uhr 2 Stunden Baseball-Training. Service started at 10. Der Gottesdienst begann um 10 Uhr. And then after service, the afternoon was swimming and in the woods and on the mountains and everywhere imaginable. Und nach dem Gottesdienst gingen dann die Leute entweder schwimmen oder auf die Berge hinauf oder in den Wald, was auch immer. And then dinner started at 6. Und das Abendessen war dann um 6 Uhr abends. A few minutes after 6, there was either Germany against Austria in soccer. Und ein paar Minuten nach 6 begann dann das Fußballspiel Deutschland gegen Österreich. Tuesday night, and then Wednesday night was the women's softball game. Am Dienstagabend war das und am Mittwochabend gab es ein Baseballspiel, Softballspiel von den Frauen. Thursday night was the rematch of Germany against Austria in soccer. Und am Donnerstag hatten die Deutschen die Revanche gegen die Österreicher. Yeah, we won twice though. Aber wir haben beide Male gewonnen. And Friday night Friday night we had the big men's softball game. Und am Freitagabend gab es dann ein großes Softballspiel für die Männer. With guys who never played softball before. Mit Leuten, die vorher niemals zuvor Softball spielten. It was great. Es war auch großartig. It was a very full week. Dr. Lewis had a series of messages. So eine ganz vollgepackte Woche. Dr. Lewis hatte eine ganze Serie von Botschaften. That are available on cassettes. Sind auch verfügbar auf den Kassetten. I think there's 14 messages in all. Ich glaube, insgesamt sind es 14 Botschaften. You get the whole set? 16? How many? 16. Also on CD. Also 16 Botschaften sind es, ist auch auf CD zu erhalten. And if you don't want to get all 16, just get Dr. Lewis's. Und wenn ihr nicht alle Botschaften haben möchtet, dann besorgt euch die von Dr. Lewis. Very, very good. Sie sind sehr, sehr gut. And Pastor Matt and I went out with the kids one night. Pastor Matt und ich sind eines Abends mit den Kindern raus oder mit den Jugendlichen. Pastor Brent, and it was late at night. I was so tired. I thought, oh, please. Pastor Brent war auch dabei und es war schon so spät. Ich war schon so müde. And Pastor Brent said, the kids really want to go out, you know. Und Pastor Brent hat gesagt, aber die Jugendlichen, sie wollen wirklich hinausgehen. Pastor Matt, he had suggested this game, Find the Pastors. Und Pastor Matt hatte diesen Vorschlag gemacht. Spielen wir das Spiel, finde den Pastor. So we had like 12 big flashlights, you know. Also 12 große Taschenlampen hatten wir dabei. And then Pastor Matt and I ran into the woods and hid in this like square area. Und Pastor Matt und ich, wir liefen dann in dieses Waldstück und verbargen uns. And I had these deer hunting hats and net that goes over your face. Ich hatte so einen Hut dabei mit einem Netz vor dem Gesicht, wie ihn auch die Jäger benutzen. Pretty hard to find. Sehr schwierig zu But finden. They found us. Aber sie fanden uns. So I said one more time. Also habe ich gesagt, nochmal. So they left and I said, bury me. Und dann sind die wieder weg, abgezogen und dann habe ich zu den anderen gesagt, begrab mich da. And then Pastor Matt said, well, I said, just bury me. I mean, just bury me. Und der hat dann gefragt, was, begraben? Und ich habe gesagt, ja, begrab mich da, begrab so mich we einfach. So we dug this trench and I just laid in and he just buried me. Da habe ich mich dann in diesen Graben gelegt und die haben mich dazu gedrückt. The only thing you could see was the little net over my face. Das einzige, was man sehen konnte, war dieses kleine Netz auf meinem Gesicht. And then they put a nice little Christmas tree over me. Dann haben sie einen kleinen Tannenbaum, einen Weihnachtsbaum über mich gelegt. I never had this sensation before. Und es ist schon interessant, ich hatte zuvor niemals solche Empfindungen. When all these flashlights are coming, wenn all diese Taschenlampen da aufblitzen and you are invisible, und du bist unsichtbar and suddenly, like, all the flashlights are right on me, und plötzlich sind alle Taschenlampen auf and mich gerichtet thinking, they found me. Und ich habe mir gedacht, die haben mich and gefunden. Then they say, where could he be? Und dann sagen sie, wo könnte er denn sein? And then, like, 10 kids walk right by me, almost step on my arm. Und dann laufen da 10 Jugendliche bei mir vorbei. Sie steigen mir genau auf den Arm. I'm invisible. Und ich habe mir gedacht, ich bin unsichtbar. And it's amazing that how still you can lay for 1 hour. Und es ist auch erstaunlich, wie lange man eine Stunde, eben wie unbeweglich man eine Stunde liegen kann. Like a stone, you know, wie ein Stein. Moving, just a stone. Nichts bewegt sich, wie ein Stein. And then they couldn't find me, so Pastor Matt was, he came over, he says, you're invisible. Dann konnten sie mich eben nicht finden und Pastor Matt kam rüber und hat gesagt, die glauben, du bist unsichtbar. Give them some hints where I am, you know? Und ich habe zu ihm gesagt, gib ihnen doch ein paar Hinweise, wo ich bin. Find me. I was just laying right there. They could not find me. Und sie konnten mich noch immer nicht finden. Ich lag einfach da vor ihnen. And I almost fell asleep because I was so tired. Und ich bin beinahe eingeschlafen, weil ich so müde war. But it really, I thought, wow, this has got to be some spiritual principle here. Und ich habe mir gedacht, da muss doch ein geistliches Prinzip auch da sein. I can't think of it yet, but when I think of it, I'll preach a message on it. Ich habe es noch nicht so richtig heraus, worüber, aber wenn ich dieses geistliche Prinzip entdecke, werde ich darüber predigen. I had this crazy idea. Why don't we have a treasure hunt? Und am Freitag hatte ich dann diese verrückte Idee. Warum machen wir nicht diese Schnitzeljagd? So we went out 3 hours, me and Matthias and Dieter and a number of others. Da sind wir also 3 Stunden hinaus, Matthias, Dieter und andere. We set up this whole, you know, trail they have to follow with markings. Und dann dachten und steckten wir da diesen Pfad aus, den sie nachgehen sollten, mit Hinweispfeilen und anderen Hinweisen. We had this treasure at the end. Und am Ende gab es dann einen Schatz. And so we came to the top of the hill and there was this hole in a stump. Und dann kamen wir da zu dem Hügel oben und da gab es so ein Loch. So I said, let's put the treasure in the hole. Und ich habe gesagt, wir wollen doch diesen Schatz da in dieses Loch hineinziehen. Candy bars and all things to drink. Also Süßigkeiten und Getränke waren da dabei. I said, but what we'll do is we'll dig on the other side of the stump and put someone underneath the hole. Und ich habe aber gesagt, was wir aber machen werden, wir werden auf der anderen Seite dieses Baumstumpfes da durchgraben und werden jemand hinsetzen. And when the 10th person reaches in, und wenn dann die Leute da hineingreifen, he'll just pull him right in. Dann ziehst du die einfach da hinunter. And we did that. Und wir machten das. It took us about a long time to dig under that hole, under the stump. Und wir brauchten wirklich lange Zeit dafür, um da durchzugraben unter diesem Baumstumpf. They were not as frightened as we thought. Aber sie waren nicht so erschrocken, wie wir uns das gedacht haben. Which gives me a lot of good ideas for next year. Das heißt, ich habe gute Ideen bekommen fürs kommende Jahr. You know, rubber snakes, worms, also, solche Schlangen und Würmer werden wir einsetzen. All kinds of, you know, wenn sie dann hingreifen. Spiders and tarantulas und so Spinnen und so verschiedene andere Tiere. And so one of the little kids, Tobias. Also einer der Kleinen, der Tobias war es. Around the back. Der geht da herum. And Christian Kring is buried, like he's buried. Und der Christian Kring ist auf der anderen Seite richtig eingegraben. And we made like this cave for him to go under. Und wir haben da so eine Art Käfig für ihn gebaut, dass er da unten so hineinkrochen kann. He goes down there with his flashlight. He says, "I see Christian." Und der kleine Tobias kommt da mit seiner Taschenlampe und leuchtet hinein und sagt, "Ich sehe den Christian." And all of a sudden, this huge frog. Und plötzlich kommt so ein riesiger Frosch. And he's right there. Und der ist da vor ihm. And this kid starts screaming. The frog is gonna get you. Und das Kind schreit dann, der Frosch wird dich gleich fressen. And he's screaming, the frog is gonna get you. Der Frosch wird dich jetzt holen. Then he reaches down, he touches the back of the frog. Und dann greift er hinunter und berührt den Frosch and am Rücken. And jumps in right on Christian's head. Und der Frosch springt hinein genau auf den Kopf von Christian. And you can imagine the joy of this little kid, you know. Ihr könnt euch die Freude dieses kleinen Jungen dann vorstellen, nicht wahr? Screaming as loud as he can with joy. Der lachte vor lauter Freude heraus. When Christian came out, he was totally freaked out. Der Christian war also komplett weggetreten. Das noch jemand auf meinem Kopf. Laughing at me. Und die haben auf mich, die haben über mich gelacht. Ich konnte es kaum glauben. Ich konnte da nicht raus. Aber wir hatten wirklich eine großartige Zeit. So next year we have a big program set up. Also für kommendes Jahr werden wir ein ganz großes Programm aufstellen. Es waren 210 Leute mit. Including the kids, right? Right. Inklusive der Kinder. It'd be nice to have 300 next year. Es wäre schön, nächstes Jahr 300 zu haben. It's going to be the first week of August. Es wird die erste Woche im August stattfinden. And Pastor Paul will probably be the guest speaker. Und Pastor Paul wird wahrscheinlich der Gastsprecher sein. So plan now, because we're going to have the most unbelievable time. Also plant das jetzt schon, weil wir werden die unglaublichste Zeit dort verbringen. Okay, look at 2 Samuel chapter 6. Schaut zum 2. Samuel 6. I started the week with 6 messages. Ich habe die Woche mit 6 Botschaften begonnen and 4 principles. Und 4 Prinzipien. And these 4 principles are absolutely the most important 4 principles to the future of our church. Und diese 4 Prinzipien stellen die wichtigsten Prinzipien für die Zukunft unserer Gemeinde dar. And the first one is faith. Und das erste Prinzip lautet Glaube. The second one is obedience. Das zweite Gehorsam. The third one is the presence of God. Das dritte die Gegenwart Gottes. And the fourth one is the blessings of God. Und das vierte die Segnungen Gottes. And very supernaturally Dr. Lewis's message is picked up right off of where mine left off and he continued the whole week. Und auf übernatürliche Weise hat Dr. Lewis genau dort begonnen, wo ich mit meinen Botschaften aufgehört habe. Er hat die ganze Woche über davon gesprochen. He came on Monday. Weil er kam am Montag. And I was speaking since Friday. Und ich sprach schon von Freitag an. And we did the whole story of Joseph. Und wir besprachen die ganze Geschichte des Josef. How God was with Joseph. Wie Gott mit Josef war. And this was the whole blessing or the whole mystery of Joseph's life. Und das war auch dieser ganze Segen oder das ganze Geheimnis des Lebens von Josef. God was with him. Gott war mit ihm. And the principle is if God is with me. Und das Prinzip dabei ist folgendes: Wenn Gott mit mir ist, like in Romans 8, if God is for me, so wie es in Römer 8 heißt, wenn Gott für mich ist, who can be against me? Wer kann dann gegen mich sein? And if God is with me, und wenn Gott mit mir ist, who can be against me? Wer kann dann gegen mich sein? And the presence of God in my life, und die Gegenwart Gottes in meinem Leben, leads to an unbelievable prosperity in my life, führt mich zu einem unglaublichen Wohlstand in meinem Leben, in my marriage, in meiner Ehe, with my children, mit meinen Kindern, in the church, in der Gemeinde, in everything I touch, in allem was ich angreife. In Psalm 1, so wie es im Psalm 1 heißt, verse 3, Vers 3, everything he touches prospers, alles was er beginnt gerät ihm wohl. And this is the promised land for us. Und das ist das verheißene Land für uns. The land that flows with milk and honey. Das Land, das von Milch und Honig überfließt. It's the blessedness of God in our lives. Es ist der Segen Gottes in unserem Leben. To such a degree, in solch einem Maß, that the unbeliever cannot deny that God is with us. So dass der Ungläubige es gar nicht leugnen kann, dass Gott mit uns ist. Like I used the example one time I went fishing with my two brothers. Ich habe dieses Beispiel verwendet, als ich einmal mit meinen zwei Brüdern fischen ging. My older brother is not a believer. Und mein älterer Bruder ist kein gläubiger Mensch. As we would define a believer. So wie wir dann einen gläubigen Menschen and definieren. As we were going, und während wir dorthin 2 fuhren, o'clock in the morning to the ocean, um 2 Uhr in der Früh hin zum Ozean, he turned back to my older brother and said, "Robert will catch the biggest fish today." Da drehte er sich um zu meinem anderen Bruder und sagte, der Robert wird heute den größten Fisch fangen, weil der Herr mit ihm ist. And I looked at him like, und ich habe ihn so angeblickt. Wow. Gedacht, and I caught wow. The biggest fish. Und ich habe den größten Fisch gefangen. On my third cast into the water. Nachdem ich nur dreimal die Angel ausgeworfen this hatte. This is beautiful. I have a picture of it in my home. Ein wunderschöner Fisch. Ich habe ein Bild zu Hause davon. And this is where God is leading us. Und genau dorthin führt uns Gott. We are the light of the world. Wir sind das Licht der and Welt. That light is God's prosperity on our life. Und dieses Licht bedeutet Wohlstand auf unserem Leben zu haben. And he will bring us to this place. Und er bringt uns an diesen Ort. And he will prosper us in every area of our life. Und er wird es uns gut ergehen lassen in allen Bereichen unseres Lebens. Take us through trials. Er wird uns überprüfen, er wird uns in prisons, er wird uns Prüfungen auferlegen in Gefängnissen like Joseph in the pit. So wie wie der Josef in dieser Grube war. He will work tribulation in our life. Und er wird Trübsal in unser Leben hineinbringen. So dass Geduld entsteht. So that in Romans 5:3 we can experience God. So dass es, wie es in Römer 5:3 heißt, wir die Gegenwart Gottes erfahren können. To the point in einem Maße, where people cannot deny that God is with us. Wo die Leute es nicht mehr ableugnen können, dass Gott bei uns ist. Now for God to be with us, also, dass Gott mit uns ist, there's one condition. Da bedarf es einer Sache, that we obey his voice. Dass wir seiner Stimme gehorchen. The presence of God departed from King Saul. Die Gegenwart Gottes schied von König Saul, because he would not obey the voice of the Lord. Weil er der Stimme Gottes nicht gehorchte. And in 1 Samuel, und in 1. Samuel, we find the story where God tells King Saul, da finden wir die Geschichte, wo Gott dem König Saul sagt, I want you to eliminate the Amalekites. Ich möchte, dass du die Amalekiter ausrottest. I want you to go and destroy everything. Ich möchte, dass du dorthin gehst und alles ausrottest. I want you to I don't want to see anything from them. I want you to destroy everything. Ich möchte, dass du alles ausrottest, alles zerstörst. Ich will nichts sehen von ihnen. So the prophet Samuel was there. Und der Prophet Samuel war auch dort. And when Saul came back, und als Saul ihn, he brought all the sheep and all the cattle with him. Als Saul zurückkam, da nahm er das ganze Vieh mit sich mit. And he brought the king with him. Und er brachte auch den König dieses Volkes mit. And Samuel said, why didn't you obey the Lord? Und Samuel sagt, warum hast du dem Herrn nicht gefolgt? He says, I did. Er hat gesagt, ich habe ihm gefolgt. Then why do I hear the bleeding of sheep? Dann hat er gesagt, na warum höre ich das Blöcken der Schafe da? What is all this? Was ist denn das alles? And in 1 Samuel 13:22 we have that amazing statement. Und in 1. Samuel 13:22 findet sich dann diese erstaunliche Aussage. To obey is better than sacrifice. Gott zu gehorchen ist besser als Opfer and zu bringen. Rebellion is as witchcraft. Und auch als eben Rebellion und Zauberei. And it says that the Lord's presence departed from Saul. Und dann heißt es, dass von diesem Tag an die Gegenwart Gottes von Saul he would not obey wegging, the voice of the Lord. Weil er der Stimme des Herrn nicht gehorchte. The presence of God in our life. Die Gegenwart Gottes in unserem Leben is absolutely 1000% dependent ist 1000%ig abhängig on our obedience. Von unserem Gehorsam. And our obedience is 1000% dependent on the word of God. Und unser Gehorsam ist 1000%ig abhängig vom Wort Gottes. There's a lot of people who are obedient, but you don't find what they're obedient to in the Bible. Da gibt es sehr viele gehorsame Menschen, aber die sind Dingen gegenüber gehorsam, die du gar nicht in der Bibel findest. It has to be faith obedience. Das muss Glaubensgehorsam sein. It has to be an obedience that is based on what God has said. Das muss Gehorsam sein auf der Grundlage dessen, was Gott gesagt hat. Saul was obedient to the people. Saul war dem Volke gegenüber the gehorsam. The people said, "No, no, no, don't kill the sheep." Die Leute haben gesagt, na, töte doch nicht die Schafe. We can sacrifice these sheep to the Lord. Wir können sie doch dem Herrn opfern. Don't kill these beautiful cows. Töte diese schönen Kühe doch nicht. Oh my goodness, this would be a waste. Das wäre doch Verschwendung. These are beautiful sheep and cattle and horses and everything. Das sind so wunderbare Kühe und Schafe chickens und Vieh and und pigs, Pferde. All kinds of stuff here. Und Hühner und alles Mögliche. Well, maybe not pigs, but all kinds Schweine. Of good stuff here. Alles mögliche Gute ist doch hier. Saul, we all agree. Saul, wir sind alle derselben Meinung. Bring all this back and sacrifice it to the Lord. Wir sollten all das zurückführen und es dem Herrn opfern. Okay. Okay. He was obedient. Er war gehorsam. To the voice of the people. Aber der Stimme des Volkes gegenüber. This is a different kind of obedience. Das ist ein anderer Gehorsam. And the Lord said, you did not obey my voice. Und der Herr sagte daraufhin, meiner Stimme hast du nicht gehorcht. And so they were sacrificing all these sheep to the Lord. Also opferten sie all die Schafe dem Herrn. And the Lord said, to obey is better than all the sacrifice. Und der Herr sagte daraufhin, Gehorsam ist besser als Opfer. And the Lord departed from Saul. Und der Herr wich von Saul. And in 1 Samuel 16, und 1. Samuel 16, God anointed another king. Salbte Gott einen anderen König. A young boy named David. Einen jungen Mann namens David. It says in Acts 13:22. In Apostelgeschichte 22 heißt es. that David was a man after God's own heart. Dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. A man who would do all the will of God. Ein Mann, der bestrebt war, den ganzen Willen Gottes zu tun. Und das bedeutet es, gehorsam zu sein. Ich möchte seinen Willen tun. Which causes me to be a person who knows the book. Und das bedeutet, das bringt mich dahin, ein Mensch zu sein, der das Buch kennt. We heard the most wonderful messages. Wir hörten die wunderbarsten Botschaften. Dr. Lewis took us through the Bible. Dr. Lewis führte uns durch die Bibel. Like it was a city without lights. So wie eine Stadt ohne Lichter ist. And he just said, "Come this way." Und dann sagte er, kommt mir nach. And he took us down the street and all of a sudden, doof, all the lights came on. Und er führte uns da die Straße hinab und plötzlich gingen all die Lichter auf. We were like, "Wow, I didn't know this was here." Ah, ich wusste gar nicht, dass das da ist. Never saw that principle before. Dieses Prinzip sah ich niemals zuvor. Come over here. Ah, kommt daher. All the lights go on. Die ganzen Lichter erstrahlen. Wow. Yes, come down here, this little alley. Ja, kommt da, diese kleine Allee. Come here, quick. Kommt her, schnell. And he would just walk us through. Und er hat uns da durchgeführt. And I thought, wow, that's 35 years of preaching experience. Und ich dachte mir, das sind 35 Jahre Erfahrungen als Prediger. And as I was listening to him, my heart was pounding. Und als ich dem zuhörte, da klopfte mein Herz. And I thought, I've been studying the word 26 years now. Und ich dachte mir, seit 26 Jahren studiere ich nun das Wort Gottes. But I want to study it all the more. Aber ich möchte es noch viel, viel mehr studieren. It is so deep. Das ist so tiefgehend. It is so rich. Es ist so reich. In my obedience, my faith obedience depends on what is written. Und mein Glaubensgehorsam hängt von dem ab, was da geschrieben steht. And look at 2 Samuel chapter 6. Schaut mal im 2. Samuel 6. Dr. Lewis uses this story. Dr. Lewis hat diese Geschichte verwendet. I'm going to use it and go a different direction. Und ich werde dieselbe Geschichte verwenden, aber in eine andere Richtung gehen. The Ark of the Covenant was a box. Die Bundeslade, das war eine Kiste. That was carried, it represents the presence of God. Sie wurde mitgetragen und repräsentierte die Gegenwart Gottes. You could open it. Man konnte sie öffnen. This was the mercy covering. Das war dieser Deckel des Barmherzigkeitsstuhls. And on that seat there was two golden angels. Und auf diesem Barmherzigkeitsstuhl befanden sich auch zwei goldene Engel. Cherubim. Cherubim. And this is where in Exodus 25:22 God would meet us. Und davon lesen wir in 2. Mose 25:22, da trifft uns Gott. This would represent the throne of grace that we now approach. Das repräsentiert den Gnadenthron, dem wir uns jetzt nähern. And this had been taken by the Philistines. Und das wurde von den Philistern eingenommen. And when the Philistines put it in the temple of their god Dagon. Und als die Philister diese Bundeslade in den Tempel ihres Gottes Dagon stellten. Every day they woke up, Dagon had fallen down. Jeden Morgen, als sie aufwachten, sahen sie, dass dieser Gott Dagon wieder umgefallen war. God sent them hemorrhoids and all kinds of stuff. Und Gott schickte ihnen dann Hämorrhoiden und alles Mögliche. Get rid of that thing, please. Get rid of that thing. Nein, ich muss das loswerden. And they sent it back to Israel. Und dann schickten sie diese Bundeslade wieder zurück and nach Israel. And it ended up in a man's house. Und schließlich kommt diese Bundeslade in das Haus eines Mannes. And the whole time of King Saul, they did not have the ark. Und die gesamte Zeit über, als König Saul regierte, hatten sie diese Bundeslade nicht. Saul did not request the ark. Saul forderte diese Bundeslade nicht. They had it, but it was not like the center of their life. Ich meine, sie hatten sie, aber es war nicht so im Zentrum ihres Lebens. How can it be if you're disobedient? Wie kann es das auch sein, wenn du ungehorsam bist? It's just a box. Es ist dann nur eine Kiste. But for a man who is obedient. Aber für einen Mann, der gehorsam this ist, is not just a box. Ist das nicht bloß eine Kiste. It is the presence of God. Es ist die Gegenwart Gottes. To a person who is walking in faith obedience. Ein Mensch, der im Glaubensgehorsam wandelt. This is not just a meeting. Ist das nicht bloß ein Treffen? The Lord Jesus is here. Der Herr Jesus ist hier. To a man who's walking in faith obedience. Ein Mann, der im Glaubensgehorsam wandelt. We are the temple of the Holy Spirit. Für den ist das hier der Tempel des Heiligen Geistes. He sees everything different. Er sieht alles in anderem and Licht. David wanted to bring und David wollte sie wieder zurückholen. The Ark of the Covenant to Jerusalem. Er wollte die Bundeslade wieder nach Jerusalem zurückbringen. And so he ordered them to bring it. Also er befahl ja, dass man sie zurückbrachte. And in verse 3 of 2 Samuel 6, und im Vers 3 von 2 Samuel 6 lesen they placed the Ark of God on a new cart. Sie stellten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen. That they might bring it from the house of Abinadab. So brachte man sie aus dem Haus Abinadabs. Verse 6. And when they came to the threshing floor of Nacon, Uzzah reached out to steady the toward the ark of God to hold to take hold of it. Vers 6. Und als sie zur Tenne Nachhorns kamen, da streckte Usa seine Hand nach der Lade Gottes aus und fasste sie an. Denn, for the oxen nearly upset it. Denn die Rinder hatten sich losgerissen. Now this is a story about a man who is ignorant. Das ist eine Geschichte über einen Mann, der unwissend ist. He has faith, er hat Glaube, but it's an ignorant faith. Aber es ist unwissender Glaube. He believes in God, er glaubt an Gott. He wants to be obedient, er möchte gehorsam sein. But it's not faith obedience. Aber es ist kein Glaubensgehorsam. Because faith obedience, weil der Glaubensgehorsam starts with what God says. Bei dem beginnt, was Gott sagt. But David is obedient in a sense, David ist auf eine gewisse Weise gehorsam, to his own desire to have the presence of God. Gemäß seiner eigenen Vorstellungen und seines Wunsches Gott gegenüber. So he tells them to bring it. Also er sagt zu ihnen, bringt sie and her. And they're very sincere. Und die sind sehr aufrichtig. And they say, well, you know, the Ark of the Covenant should not be on an old cart. Und sie sagen nun, die Bundeslade sollte nicht auf einem alten Wagen getragen werden. Let's make a new one. Lasst uns einen neuen Wagen bauen. One that has never carried anything. Einen, der noch niemals zuvor etwas anderes because getragen hat. The Ark is worthy. Weil diese Bundeslade ist kostbar. So they put it on. Also heben sie sie rauf. Somehow. Irgendwie. Maybe they didn't even touch it at that point. Vielleicht berührten sie sie damals and gar nicht. And two men are bringing it, Uzza and his brother Ahio. Und zwei Leute bringen das, der Usa und sein Bruder. And the arks are pulling it. It's going down the road. Und die Arche, also die Bundeslade wird da jetzt auf diesem Wagen geführt. It's getting closer and closer. Und sie nähern sich immer mehr. Uzza is walking by it. Der Usa geht neben diesem Wagen einher. All the people are watching. Here comes the ark. Und all die Leute schauen hin. Hier kommt die Bundeslade. And Uzza is feeling really good now. Und der Usa fühlt sich jetzt wirklich gut. See, it had been in his dad's house for years. In seines Vaters Hauses war sie jetzt jahrelang. It had been in my house for years. Vor jahrelang war sie jetzt in meinem Haus aufgewachsen. And he's real familiar with it. Und er ist da schon allzu vertraut damit. Ark of the Covenant's coming. Ah, der Bundessegen kommt jetzt. We've had it for years. Wir hatten den jetzt jahrelang. It's nothing to me. Don't worry about it. Es geht nicht um mich. And he's real familiar. Er ist wirklich zu vertraut. Everyone's cheering, here comes the ark. Und alle jubeln und sagen, hier kommt die Bundeslade. And Uzza's feeling real big. Und der Usa fühlt sich ganz groß. And suddenly the oxen start to stir. Aber plötzlich reißen sich die Ochsen los. And Ohio's in the front, he's trying to steady the oxen. Und sein Bruder ist da vorne und versucht die Ochsen noch zu zügeln. Maybe there was a snake or something. Vielleicht gab es eine Schlange am Weg and the wagon begins to move. Und dieser Wagen beginnt dann ein wenig zu wackeln. No problem, Uzza's right there. Aber kein Problem, der Usa steht ja dort. Don't worry about nothing, people. Keine Sorge um irgendwelche Dinge. Steady the ark. Ich werde diese Bundeslade schon dann fixieren. Und er greift sie an. And he died right there. Und er stirbt dort. Verse sofort. 7. And the anger of the Lord burned against Uzza. Vers 7. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen and Uzza. God struck him down there for his irreverence. Und Gott schlug ihn dort wegen der Unehrerbietigkeit. And he died there by the ark of God. Und er starb dort bei der Lade Gottes. And David became angry. Und es wurde David heiß vor Schrecken darüber. The Lord's outburst against Uzza. Dass der Herr den Uzza so weggerissen so hatte. David was afraid of the Lord that day. Also an diesem Tag hatte David Angst vor dem Herrn. And said, how can the ark of the Lord come to me? Und er sagte dann, er fürchtete sich an diesem Tag vor dem Herrn und sagte, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Now in verse 5 it said David and all of Israel were celebrating. In Vers 5 lesen wir, dass David und ganz Israel eigentlich feierten und tanzten. They were celebrating. They had every kind of musical instrument. Sie hatten alle Musikinstrumente dabei und feierten. They were screaming and singing, the ark of God is coming. Sie liefen hinaus und riefen ganz laut, die Bundeslade kommt. Couldn't the Lord have overlooked this? Hätte der Herr das nicht einfach übersehen können? Maybe the angel said, Lord, they're so happy. I mean, they're sincere. Wenn die Engel hätten doch sagen können, Herr, die sind so glücklich jetzt, die sind ja aufrichtig. Yeah, they're sincere, but they're sincerely wrong. Ja, sie sind aufrichtig, aber aufrichtig falsch. They've got to learn something today. Sie müssen heute etwas lernen. That if you're going to obey me, und wenn ihr mir gehorchen, you've got to obey what I say. Dann müsst ihr dem gehorchen, was if ich sage. If you're going to serve me, you've got to obey what I say. Wenn ihr mir dienen wollt, dann müsst ihr dem gehorchen, was ich sage. And Uzza died. Und Uzza starb. Because he was irreverent. weil er nicht ehrerbietig war. And David said, how can I bring the presence of God to me? Und David fragte sich dann, wie kann ich die Lade des Herrn zu mir bringen? So they send it to this man called Obed-Edom. Und dann sandten sie nach diesem Mann Obed-Edom. The party's over. Dieses Fest ist vorbei. People are looking, all of a sudden you see. Die Leute schauen und plötzlich erstarren sie. Uzza grabs the ark. Der Uzza greift nach der Lade. Falls down. Fällt um. And everyone's like, no, no, no. Und alle feiern und singen noch und tanzen. What happened? Was ist passiert? What happened? Was ist geschehen? Saying, what happened? Alle sagen, was ist His geschehen? Brother Ohio comes to the front. Sein Bruder kommt und Uzza, Uzza. Sagt zum Uzza, Uzza. He's dead. Er ist tot. Party's over. Das Fest ist vorbei. David is freaked out. Der David ist erschrocken. Everybody goes home. Jeder geht nach Hause. Uzza is dead. Der Uzza ist tot. The ark is there. Die Bundeslade steht dort. What do we dort. Do with it? Was machen wir jetzt mit ihr? Just send it to someone who's right here. Just leave it here somewhere. Lasst sie einfach hier bei jemand, der da ist. A guy Obed-Edom. Dieser Mann Obed-Edom. They put it at his house. Sie stellten diese Bundeslade in sein And Haus. His house is blessed. Und sein Haus wird gesegnet. Because of the presence of God. Wegen der Gegenwart Gottes. Look at it here, verse 12. Now it was told King David saying, the Lord has blessed the house of Obed-Edom. Schaut euch nun den Vers 12 an. Und dem König David wurde berichtet, der Herr hat das Haus Obed-Edoms And all that belongs to him on account of the ark of God. Und alles, was ihm gehört, gesegnet um der Lade Gottes willen. This is the prosperity we're speaking of. Das ist dieser Wohlstand, von dem wir sprechen. That everything we touch is blessed because of God's presence. Dass alles, was wir tun, gesegnet wird wegen der Gegenwart Gottes. But we all have to ask the same question. Aber wir müssen alle die gleiche Frage stellen. How do we get this presence? Wie bekommen wir die Gegenwart Gottes? David didn't know. He was angry. David wusste es nicht. Er war zornig. He was sincere. Er war aufrichtig. He was praying. Er betete. He was praising. Er lobpreiste He was Gott. Celebrating. Er feierte. He was proactive. Er war proaktiv. He took initiative. Er hat die Initiative ergriffen. And then Uzza's dead. Und dann stirbt der Uzza. What does God want? Was möchte denn Gott? Come on, I'm trying my best. Komm, ich versuche doch mein Bestes zu geben. Just leave the ark at Obed-Edom's house. Lasst einfach diese Bundeslade im Hause Obed-Edom. Don't bring it to Jerusalem. Bringt sie nicht nach Jerusalem. No way. Auf gar keinen Fall. There. Lasst sie dort. It's there a few months. Sie ist dann für einige Monate dort. Come on in. Kommt herein. You got a message? Wir haben eine Botschaft. Yeah. You know the house of Obed-Edom? Kennst du das Haus des Obed-Edom? Yeah. Ja. Is it destroyed? Ist es zerstört worden? No, it's blessed. Nein, es wurde gesegnet. It's blessed. Everything, his cattle, his everything, gesegnet. His family, his wife. I mean, it's alles. Like, sein Vieh, seine Frau, die ganze Familie. His corn is three times bigger than anybody else's. Seine Kornspeicher sind dreimal größer als all his die tomatoes anderen. Look like pumpkins. Und die Tomaten schauen aus wie die Kürbisse. You can make canoes out of his cucumbers. Und du kannst Kanus bauen aus diesen Gurken. His cows look like Goliath's cow. Und die Kühe schauen aus wie die Kühe von Goliath. I mean, everything is blessed. Alles ist dort gesegnet. I want the ark in Jerusalem, please. Ich möchte die Bundeslade in Jerusalem haben, bitte. And so they do a little study. Und so beginnen sie ein wenig zu studieren. And they figure out the problem. Und sie erkennen das Problem. It was because the Levites had to carry the ark. Es war deshalb, weil die Leviten diese Bundeslade tragen sollten. And no one could touch the ark except the priest. Und niemand außer den Priestern sollte diese Bundeslade berühren. So David brings the ark. Also lässt David diese Bundeslade bringen. Now his mistake und sein Fehler meant the death of someone. Bedeutete Tod eines Menschen. This is why it says in James 3:1. Und deshalb heißt es in Jakobus 3:1. Let there not be many teachers. Es sollen nicht viele Lehrer sein. Because their judgment will be severe. Weil deren Urteil sehr streng erfolgen wird. So watch this, David, in verse 13. Nun schaut euch den Vers im Vers 13 an. And so it was when the bearers of the ark of the Lord had gone 6 paces. Und so geschah es, wenn die Träger der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren. He sacrificed an ox and a fatling. opferte er einen Stier und ein Mastkalb. And David was dancing before the Lord with all his might. Und David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn. And wearing a linen ephod. Und David war mit einem leinenen Ephod gegürtet. So David and all the house of Israel were bringing up the ark of the Lord with shouting and the sound of the trumpet. So brachten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn hinauf mit Jauchzen und mit Hörnerschall. Then it happened as the ark of the Lord came into the city of David. Und es geschah, als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, that Michael the son, the daughter, I'm sorry, Michael the daughter of Saul looked out the window. Da schaute Michael, die Tochter Sauls, aus dem Fenster. And saw King David leaping and dancing before the Lord. Und als sie nun den König David vor dem Herrn hüpfen und tanzen sah, and she despised him in her heart. Da verachtete sie ihn in ihrem Herzen. You wonder how many wives despise their husband's relationship with the Lord. Fragt ihr euch vielleicht, wie viele Frauen die Beziehung ihres Ehemannes mit dem Herrn verachten? Or the other way around. Oder genau das Umgekehrte. Vers 17. They brought in the ark of the Lord and set it in the place inside the tent. Vers 17. Und sie brachten die Lade des Herrn hinein und stellten sie an ihre Stelle in die Mitte des Zeltes. Vers 20. When David returned to bless his household. Vers 20. Und als David zurückkehrte, um seinem Haus den Segensgruß zu bringen, Michael, the daughter of Saul, came out to meet David and said, ging Michael, die Tochter Sauls, hinaus David entgegen und sagte, oh, how the king of Israel distinguished himself today. Wie ehrenwert hat sich heute der König von Israel gezeigt. He uncovered himself today in the eyes of the servant maids as one of the foolish ones shamefully uncovers himself. Als er sich heute vor den Augen der Mägde und seiner Knechte entblößt hat, wie sich sonst nur einer der ehrlosen Leute entblößt. So David said to Michael, da sagte David zu Michael, it was before the Lord who chose me above your father and above his household to appoint me ruler of the, over the people of the Lord over Israel. Vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt hat, um mich zum Fürsten über das Volk des Herrn, über Israel zu bestellen. Therefore I will celebrate before the Lord. Ja, vor dem Herrn will ich tanzen. And now we'll close. And I will be more lightly esteemed than this. Und nun wollen wir abschließen, da heißt es, und ich will noch geringer werden als diesmal. And be humble in my own eyes. Und will niedrig werden in meinen Augen. But with the maids of whom you have spoken, aber bei den Mägden, von denen du sprichst, with them I will be distinguished. Bei ihnen werde ich in Ehren stehen. And verse 23, and Michael, the daughter of Saul, had no child to the day of her death. Vers 23, Michael aber, die Tochter Sauls, bekam kein Kind bis zum Tag ihres Todes. Michael speaks of the naturally minded Christian. Michael ist hier ein Bild für den natürlich gesinnten Christen. Not reverencing that God is with us. Keine Ehrerbietung dafür, dass Gott mit uns ist. Not reverencing the presence of God. Keine Ehrerbietung für die Gegenwart Gottes. She despised David. Sie verachtet David. Because he was so happy. Weil er sich so sehr freute. Because of God's presence. Wegen der Gegenwart Gottes. Because God's presence will take you into prosperity. Weil die Gegenwart Gottes dich in den Wohlstand hineinführen wird. And prosperity means you'll have energy to do things you would never think of doing. Und Wohlstand bedeutet, du hast Energien für Dinge, die du sonst niemals tun würdest. Just one area. In einem Gebiet. I'm prosperous in serving the Lord. Da habe ich Wohlstand. I'm just flooded with joy. Ich bin von Freude überflutet. I've got energy. Ich habe Energie. I want to do this and do that and try this and let's do that. Ich möchte das tun und jenes und ich möchte das ausprobieren. And then we have fun. Und dann haben wir Spaß. And there's some Christians who will look in. Und dann schauen Christen da hinein. They will come in these doors. Sie kommen durch diese Tür da. And they will be just like Michael. Und die werden so wie die Michael sein. Huh. What a foolish church. Was für eine dumme Gemeinde. Rock and roll speakers. Rock'n'Roll sprechen. They're not rock'n'roll speakers, first of all. Zunächst einmal, wir sind keine Rock'n'Roll Sprecher. A couple people came into church and they walked right out when they saw the speakers. Also da kamen ein paar herein und sie sahen diese Lautsprecher und gingen sofort wieder hinaus. And they said it's going to be a rock concert. Und die sagten dann, das wird ein Rockkonzert sein. So they just walked right out. Also sie gingen da gleich wieder hinaus. One guy said to me at the door. Und jemand hat mir an der Tür gesagt. He said, this is a circus. Er hat gesagt, das ist ein Zirkus hier. I said, no, this is the presence of God. Ich habe zu ihm gesagt, nein, das ist die Gegenwart Gottes. He says, then why do you need the speakers? Dann hat er gesagt, na, warum brauchst du dann diese Lautsprecher? So I can be heard. Damit ich gehört werde. I said, you have something against microphones? Ich habe zu ihm gesagt, hast du etwas gegen Mikrofone? Are you telling me that all the souls that Billy Graham won to the Lord, which is in the hundreds and hundreds of thousands through a microphone, was not from the Lord? Willst du mir sagen, dass all die Hunderttausenden und Aberhunderttausenden von Menschen, die durch Billy Graham errettet wurden, durch Mikrofone nicht vom Herrn waren? Watch this. It's a despising of the Lord's presence. Beachtet das. Das ist Verachtung der Gegenwart Gottes. It is the despising of the blessing of God on someone's life. Es ist die Verachtung des Segens von Gott auf das Leben eines Menschen. It is the jealousy of the natural mind. Es ist diese Eifersucht im natürlichen Sinn, that never ends up blessed, die niemals in einem Segen mündet. Because the natural mind always wants to do it its own way, weil diese natürliche Gesinnung es immer auf seine eigene Weise tun mag. Underestimates faith obedience, unterschätzend den Glaubensgehorsam. Completely bored by reading the Bible, völlig gelangweilt beim Lesen der Bibel. Makes a mockery of it, lässt sich darüber herab und spottet. Oh, come on, it's for kids. Komm, das ist doch für Kinder. I'm my own man, I know what I'm doing. Ich bin ein Mann, ich weiß, was ich tue. It ends up nowhere. Aber das führt nirgendwo hin. No fruit. Keine Frucht. Then there's a jealousy toward those, und dann gibt es Eifersucht denen gegenüber, who enjoy the prosperity of God, die diesen Wohlstand Gottes genießen, because God is with them, weil Gott bei ihnen ist. And if God is with me, und wenn Gott bei mir ist, I can do anything, dann kann ich alles machen, and I can enjoy it, und ich kann mich daran erfreuen. And David said, you know what? Und weißt du, was David sagte? You say I'm lightly, you say I made a fool out of myself. Du hast gesagt, ich bin ein Narr, ich habe mich zum Narren gemacht. Some people may have thought like that. Ja, manche mögen vielleicht so gedacht maybe, haben. Maybe one or two this weekend. Vielleicht ein oder zwei in diesem Wochenende jetzt. Look at that guy down there playing baseball with the kids. Ja, mit den kleinen Kindern Baseball spielen. What's he doing down? He's supposed to be a pastor. Was macht denn der? Er sollte doch ein Pastor sein. He's a disgrace to all the other pastors. Look at, he's in shorts and. Ich meine, schau dir das an, er trägt kurze Hosen. Wearing his FBI shirt like he's cool or something. Trägt das ein FBI T-Shirt, so als ob das cool wäre. Do you know what? When God is with you, weißt du was? Wenn Gott bei dir ist, you have this unbelievable joy to try something crazy. Dann hast du diese unglaubliche Freude, die etwas Verrücktes probiert. To push it beyond. Um es einfach einen Schritt noch hinaus let's zu tun. Let's try this. Lasst uns das versuchen. Let's go for it. Lasst uns da gehen. Pastor Matt's like, yeah. Und Pastor Matt hat gesagt, Pastor ja. Pastor Brent, yeah, let's push it beyond. Pastor Brent auch. Ja, wir wollen das noch ein Stückchen weiter treiben. Push it beyond into a blessing. Wir wollen hinausgehen in diesen Segen hinein. And suddenly you're in a blessing and you're just celebrating in the Lord's presence. Und plötzlich befindest du dich in diesem Segen und du bist in der Gegenwart Gottes. And there's always a few, und es gibt immer wieder einige, who are gonna despise, die uns verachten werden. And there's nothing wrong, und es gibt nichts Falsches daran, with humbling myself before the Lord, wenn ich mich vor dem Herrn demütige, and serving God, und Gott diene, and not caring what people think, und mich nicht darum kümmere, was Leute denken, right? Nicht wahr? Some people come to church and they say, manche Leute kommen da in die Gemeinde und sagen, isn't it disgraceful for the pastor to play the guitar during worship? Ist das nicht irgendwie ja nicht sehr ist es nicht richtig für den Pastor hier die Gitarre zu spielen während der Anbetung? Seriously, it takes away from your authority. Ja, wirklich ernsthaft, das nimmt doch weg von deiner Autorität. You know, the baseball stuff, you know. Das ganze Baseballzeug. You're supposed to be the pastor. Du sollst doch der Pastor sein. You're supposed to have authority. Du sollst doch Autorität haben. When you walk in, you do one thing. Wenn du da hereinkommst, dann machst du eine Sache. You come from your study and you're in the pulpit. Du kommst von deinen Studien und du trittst hinter diese Kanzel. And you have prepared the whole week for that moment. Und du hast die ganze Woche dazu verwendet für diesen Moment. You know what? You get more messages. Wisst ihr was? Man bekommt mehr Botschaften, by being with the kids, wenn man mit den Kindern zusammen by being ist, with people, than you'll ever get in your study. Indem man mit den Leuten zusammen ist, als jemals durch deine Studien. Because if you meditate on the Word of God day and night, weil wenn du über das Wort Gottes nachsinnst, Tag und Nacht, God opens your eyes as you go through life. Dann öffnet dir Gott die Augen, wenn du durch das Leben so and gehst. Before you get to the study, bevor du noch zum Studieren kommst, you already have a burden on your heart. Hast du bereits eine Last am Herzen. Because God is with you. Weil Gott mit dir ist. And so Christ is with us. So Christus ist mit uns. And we enter into faith obedience. Wir treten im Glaubensgehorsam ein. God says, Gott sagt, study my word. Studiert mein Wort. Right? 2 Timothy 2:15. 2. Timotheus 2:15. Watch this, we'll close. Wir werden jetzt noch abschließen. Study the word. Studiert das Wort. But I'm not a studier. Aber ich bin keiner, der gern studiert. It didn't say if you were a studier. Da heißt es nicht, du bist nur dann zu studieren. Meditate on the word. Du sollst nur nachsehen, wenn du studierst. Nein, denk darüber nach. I don't read. Aber ich lese nicht. Obey me. Gehorche mir. But where? Aber wo? Anywhere. Überall. Okay. Okay. Oh. Oh. Do you know what? If you take that step, also wisst ihr was, wenn ihr diesen Schritt unternehmt, wenn ihr the presence of God will usher, will come right down in. Da wird die Gegenwart Gottes gleich dazukommen. Wow. Boy, oh boy. Junge, Junge. And that presence of God in obedience will bring you to a blessing. Und diese Gegenwart Gottes, die im Gehorsam dazukommt, wird euch den Segen bringen. I can't help with the kids. Na, ich kann nicht mithelfen bei den Kindern. Kids don't like me. Die Kinder, die mögen mich nicht. We'll take a step of faith. Na, unternehmen einen Glaubensschritt. Such is the kingdom of heaven. Denen gehört das Königreich des Himmels. Okay. Okay. What can I do? Was kann ich machen? Just do that and this and that and this. Mach einfach das und dieses und jenes. Okay. And as you enter into faith, obedience. Wenn du dann eintrittst in diesen Glaubensgehorsam, you will end up celebrating like David. Dann wirst du so wie der David schließlich feiern. And you will be so blessed. Und du wirst so gesegnet that werden. That the natural mind, dass im natürlichen Sinne will either despise you, du entweder verachtet werden wirst, or will follow you, oder dir nachgefolgt werden wirst. You see that? The presence of God was so evident in David's life. Die Gegenwart Gottes war im Leben des David so evident. That Michael hated him. Dass Michael ihn hasste. But others, aber andere followed him. Folgten ihm nach. So let's pray tonight. Also beten wir heute Abend. Maybe you're here tonight. Vielleicht ist jemand hier heute Abend. If you died, you don't know where you'd go. Wenn du heute stirbst und du weißt nicht, wohin du dann kommst, pray with me. Dann bete mit mir. Say, God in heaven, sag Gott im Himmel, forgive me. Vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Wash me in the blood of Jesus. Wasch mich im Blute Jesu. Forgive my sin. Vergib mir die Sünde. I want to be your child. Ich möchte dein Kind sein. Save my soul, please. Errette meine Seele, bitte. And if you're here today, und wenn du heute da bist, and you feel like a dried up prune, und du fühlst dich wie ein, a dried piece of fruit, ein ausgetrockneter Schwamm und ein, yeah, trockenes Stück Obst, let's pray tonight. Dann beten wir heute. Pray with me. Bitte mit mir. Say, Lord Jesus, sag, Herr Jesus, I want your presence in my life. Ich möchte deine Gegenwart in meinem Leben. How can I bring the presence of God to me? Wie kann ich die Gegenwart Gottes in mein Leben hineinbringen? But through obedience to your word. Durch Gehorsam deinem Wort gegenüber. Lord Jesus, we pray tonight. Herr Jesus, wir beten, that you would give us such a hunger for your word. Dass du uns solch einen Hunger erschaffst für dein Wort. Before. So wie wir ihn noch niemals zuvor because hatten. Of all the blessings you've promised. Wegen all der Segnungen, die du uns verheißen hast. We pray this tonight. Das beten wir heute. Do miracles this week. Mach diese Woche Wunder. And open our eyes. Und öffne uns die Augen. Psalm 119:18. Psalm 119:18. That we might find something wonderful in your word. So dass wir was Wunderbares in deinem Worte entdecken. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.